Und nun erst die Vertreter der ihr rechtssuchenden, aber meist rechtsunkundigen Laienwelt. Was hat hier das Judentum geleistet, in fluchwürdiger und geradezu verheerender Weise bewegliche Geistesgegenwart, Standpunktlosigkeit und also überzeugend wirkender Vertretung jeglichen Standpunktes in den Dienst jeglicher gerade vorliegenden Sache stellend? Und wie ferne allem gesunden Rechtsempfinden muss eine Rechtsanwaltschaft wohl stehen, die es zur Gewohnheit erhoben hat und nicht weiter verwunderlich findet, dass die Vertreter zweier streitender Parteien sich vergnüglich über den Fall besprechen und in bewusster Beherrschung aller möglichen psychagogischen Künste und Tricks den Richtern gegenüber geradezu im Voraus auszuknobeln wissen, wie ein Prozess verlaufen wird. Und kommt nun vollends das Hauptmachtmittel aller Beweglichkeit, das Geld, hinzu, das richtunggebend, respektive nehmend, seine bestechende Beeinflussung ausübt, so dass etwa zwei Anwälte mit gutem, pekuniären Einverständnisse sich über den Ausgang eines Prozesses einigen, dann ist der Rechtsverdrehung, der Gesetzlosigkeit, dem Schwindel die Bahn freigegeben und das nur fassendem Geiste gemäße, ja verständliche Recht hat aufgehört zu bestehen. Denn nun tritt der Ausgleich auf den Plan, jenes fluchwürdige Manöver des beweglichen Geistes, das da vermittelnd, vermischend, vertuschend, abschleifend, verwirrend, verdrehend und entrechtend dem Wirken fassenden Geistes den endgültigen Todesstoß versetzt. Denn ein klares Entweder-Oder ist letzter und tiefster Sinn von Recht und Unrecht. Wo aber Gestikulation, verständnisinniges Zublinzeln, geschäftige Überredungskünste, konzedierende Nachgiebigkeit, Hüben und Drüben zu Hause sind, da verwirrt und lähmt sich die Kraft des fassenden Blickes, da muss sich arisches Rechtsgefühl unsicher, haltlos und aus dem Gleichgewicht gebracht, verwirrt und verlegen zurückziehen. Und das hat begonnen, was das Judentum aus dem Rechte gemacht hat und unter Rechtsprechung zu verstehen scheint. Wenn aber die Weisen von Zion selber ihre Advokaten also beurteilen, siehe Seite 121 und folgende, die Rechtsanwälte. Der Beruf der Rechtsanwälte schafft kaltherzige, grausame, hartnäckige Menschen, die keine Grundsätze haben. Sie stellen sich in allen Fragen auf einen unpersönlichen, rein geschäftsmäßigen Standpunkt, weisen gewöhnlich niemand ab, der zu ihnen kommt, auch wenn seine Sache noch so anrüchig ist, und suchen ihren Auftraggeber dann um jeden Preis durch allerhand Winkelzüge und Spitzfindigkeiten vor der gerechten Sache zu schützen oder ihm Vermögensvorteile zu verschaffen. Man müsste sie nicht Rechtsanwälte, sondern Rechtsverdreher heißen, denn sie schädigen das Ansehen der Rechtsprechung in hohem Maße. Einen solchen Stand können wir, wenn wir einmal zur Herrschaft gelangt sind, nicht dulden. Wir werden der Tätigkeit der Rechtsanwälte die engsten Schranken ziehen. Sie sollen nicht mehr ein freier Berufsstand sein, sondern nur noch ausführende Beamte des Staates mit einem festen Gehalte, dessen Höhe ganz unabhängig davon ist, ob sie ihre Sache gut oder schlecht machen. Sie werden öffentlich bestellte Verteidiger sein, die im Gegensatz zum Vertreter der Anklage, dem Staatsanwalt, alles das vorzubringen haben, was zur Entlastung des Angeklagten dient. Sowohl den Rechtsanwälten wie auch den Richtern werden wir nicht gestatten, persönlich mit den Parteien Fühlung zu nehmen. Sie sollen von den Strafsachen oder bürgerlichen Streitfällen nur aus den Akten Kenntnis erhalten und die Verteidigung ausschließlich aufgrund des Untersuchungsergebnisses und der öffentlich in der Gerichtsverhandlung gemachten Aussagen der Parteien und der Zeugen führen dürfen. Auf diese Weise wird eine ehrliche, selbstlose Verteidigung entstehen, die auf der Überzeugung und nicht auf der Jagd nach Gelderwerb beruht. Damit wird unter anderem das Bestechungsunwesen beim Gerichte beseitigt werden. Heute sind die Fälle gar nicht so selten, in denen eine zahlungskräftigere Partei den Rechtsanwalt der Gegenpartei besticht oder die Verteidiger beider Parteien ausmachen, nur diejenige Partei gewinnen zu lassen, die am meisten zahlt. So zeigt das zwar, wie bewusst diejenigen, die den Aufstieg des Judentums zur Weltmacht dienen, die Eigenschaften ihrer Stammesgenossen betrachten und handhaben, aber Selbsterkenntnis wird hier bestimmt bei erlangter Herrschaft nicht der erste Schritt zur Besserung sein. Denn nicht um Besserung dreht es sich hier, sondern um Grundanlage, die nicht eben noch im Dienste der Vernichtung der Wirtsvölker, mit einem Mal für die antipodische Struktur des fassenden Geistes eingetauscht werden kann. Paktieren, Kompromisse schließen, auch anders können, drehen und deuteln ist und bleibt nun einmal innerste Wesenheit des beweglichen Geistes, und kein Aufstieg zur Weltmacht, keine völlige Freiheit der Entfaltung wird und kann jemals beweglichen Geist zum Fassenden verwandeln. Wenn das bei Juden so oft zu bemerkende tiefe Rechtsgefühl oder genauer gesagt tiefe Gefühl für das Unrecht, das jedem Verneinten nun einmal, mag die Verneinung noch so gerechtfertigt sein, nach seinem subjektiven Empfinden geschieht und es mithin all überall in der Welt mitempfinden lässt, durch unbeschränkte Herrschaft zum Schweigen gekommen sein wird, dann wird das Wollen, das von keinem Erfassen des Seienden Beirrte und Gehemmte Bewegen des Nebenmenschen als Uranlage zum Vorschein kommen und jegliches wahre Rechtsgefühl ersticken und ertöten. Denn wer wollend, das heißt bewegend, das heißt aber nicht erfassend an seinen Nebenmenschen herantritt, dessen Wollen steht niemals rein und wunschlos ganz und gar im Dienste des Erfassens und ist mithin allem Rechte und wahrer Rechtsprechung fremd und feind. Also, wohl wird es beweglichem Geiste gelingen, dank seiner Zerrüttung, Vergiftung und Ertötung alles Rechtsverfahrens, jegliche arische Weltordnung zu stürzen. Nicht aber wird es ihm jemals gelingen, eben noch mit allem heißen Bemühen gestaltlos Gemachtes neu zu gestalten. Trotzdem wäre es hoch an der Zeit, nicht erst zu warten, bis der Vernichtungswahnwitz jüdischer Vergewaltigung sich völlig ausgetobt hat, sondern nun endlich selber jene von den Weisen von Zion vorgeschlagenen Reformen durchzuführen, anstatt abzuwarten, bis sie es tun, die dann doch an ihrer jüdischen Struktur kläglich zu scheitern verdammt wären. Nebenbei bemerkt aber schießt der jüdische Vorschlag insofern über das Ziel hinaus, als zwar gewiss der Advokat als Beamter für die Erzielung gerechter Vertretung eine Erlösung wäre, doch aber die lebendige Berührung, in welcher ja erst jene unwägbare, persönlichste und eigenste eines Falles zum Vorschein kommt, das in der dürren, papiernen Verallgemeinerung schriftlichen Verfahrens ja niemals recht zutage treten kann, spurlos verloren ginge und so nun gar zur Verflüchtigung und Verblassung der Rechtsprechung führen müsste. Denn der Paragraph, der so oft den Weg zum Leben zu verrammeln weiß, darf niemals das Wesentliche zur Ergründung des Rechtes sein, welch Wesentliches ja immer doch nur auf dem Wege primärer Fixation des lebendigen Erfassens gefunden werden kann. Hier aber ist nun einmal arischer Geist einzig und allein zu Hause, so zwar, dass er nun wieder als der einzig berechtigte Hüter des Rechtes zutage tritt.